Radio Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Von 21 bis 22 Uhr. Auf UKW 103,4 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Einen wunderschönen guten Abend zur Radio Glasnost Frühlingsnacht. Bei Temperaturen so um 10 Grad befassen wir uns mit den näher rückenden Kommunalwahlen in der DDR. Frostiges Klima herrscht zurzeit noch in der CSSR. Es war aber sicher nicht das Wetter, das zur Verurteilung Václav Havels führte. Ein Urteil und seine Folgen, der zweite Schwerpunkt des heutigen Abends. Und zum Schluss noch eine Musikkritik zur neuen Platte der Gruppe Local Moon. Am Mikrofon Ilona Marenbach. Es muss ja nicht immer so sein, dass Wahlen eine abgekartete Sache sind. Knapp 90% der Stimmen erhielt gestern Boris Jelzin bei den Wahlen zum Kongress der Volksdeputierten in der Sowjetunion. Gleich ihm gelang es einigen anderen, sagen wir mal unabhängigen Kandidaten, gewählt zu werden, insbesondere in den baltischen Sowjetrepubliken. Erst Ende 1987 war Boris Jelzin als Moskauer Parteichef abgesetzt worden. Auch seinen Stuhl als Mitglied des Politbüros musste er räumen. Und das, weil er sich als radikaler Kritiker über die schleppende und halbherzige Verwirklichung politischer und wirtschaftlicher Reformen geäußert hatte. Gorbatschow, eigentlich das Aushängeschild für Glasnost und Perestroika, wollte von Jelzin nichts mehr wissen. Aber schon während des Wahlkampfes zeichnete sich ab, dass Jelzin nicht so isoliert war, wie es sich konservative Kommunisten, nette Wortschöpfung, konservative Kommunisten, wie es sich also konservative Kommunisten wünschten. Nun, Jelzin hat es geschafft. Ähnliches, wenn auch in kleinerem Maßstab, hatte die DDR-Initiativgruppe Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung für die Kommunalwahlen am 7. Mai vorgeschlagen. Das Prinzip der Kommunalwahl ist übrigens das gleiche wie bei der Wahl zu den Volksdeputierten in der Sowjetunion. Man muss die nicht gewünschten Kandidaten von der Liste streichen. In der letzten Sendung von Radio Glasnost dokumentierten wir einen offenen Brief zu den Kommunalwahlen mit der Empfehlung, unabhängige Kandidaten aufzustellen bzw. sie zu unterstützen. Nun, die Kandidatenaufstellungen fanden in den letzten Wochen statt. Der Versuch, den einen oder anderen unabhängigen Kandidaten auf den Listen unterzubringen, ist gescheitert. Zum Scheitern der Initiative und den daraus folgenden Konsequenzen nun ein Interview mit Reinhard Lampe aus dem Friedenskreis der Bartholomäusgemeinde in Berlin. Das Interview lag uns nur schriftlich vor, wir haben es nachgesprochen. Ausgangspunkt war die Frage, was innere Abgrenzung ist. Denn sie ist unserer Meinung nach die Basis für die äußere Abgrenzung in Form von Reise, Ausreise und Informationsverweigerung und anderem mehr. Wenn zwischen den Repräsentanten der Macht und der Bevölkerung ein sinnvoller Dialog entsteht, könnte auch die äußere Begrenzung systematisch abgebaut werden. Nur durch einen echten Dialog kann Vertrauen entstehen. Im Hinblick auf die Kommunalwahlen könnten Gruppen, die an konkreten Themen wie Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung arbeiten, ihr demokratisches Mitspracherecht auch in Bezug auf politische Personalentscheidungen auf Orts- und Kreisebene einfordern. Unser Brief Neues Handeln ist freilich nur ein Versuch, mit eigenen Vorschlägen das starre Wahlsystem aufzulockern. Grundsätzlich aber geht es um Reformen im politischen und gesellschaftlichen Leben, um Vereinigungsfreiheit und um einen realen Meinungspluralismus im öffentlichen Leben. Die Wahlinitiative soll als ein erster Schritt verstanden werden, um im Rahmen bestehender Verhältnisse spürbare Veränderungen herbeizuführen. Kandidaten können nur von Parteien und den von ihr gelenkten Massenorganisationen nominiert werden. So steht es im Wahlgesetz. Würde es denn nicht sofort mit der Unabhängigkeit vorbei sein, weil sie ideologisch vereinnahmt werden? Es geht auch darum, dass Abgeordnete da sind, die ein konkretes Thema, zum Beispiel den Umweltschutz, vertreten. Ich sehe ihre Aufgabe darin, dass dieser Personenkreis Fragen stellt, die bisher nie gestellt werden durften, obwohl das Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen dies ausdrücklich als Recht der Abgeordneten beschreibt. Solche Abgeordneten müssten praktisch in jeder öffentlichen Sitzung ihrer jeweiligen Kommunalvertretung mindestens eine kritische Anfrage stellen. Wir wollen ausprobieren, ob es in unserer Gesellschaft nicht doch möglich ist, politischen Druck auf bestehende Gesetze auszuüben, wenn Rechtsnormen verletzt, bestehende Gesetze nicht anerkannt bzw. nicht diskutiert werden. Wenn sich genügend Personen dafür finden, wäre es denkbar, dass ein Stück Öffentlichkeit hergestellt würde. Einerseits ist euer erster Versuch, Öffentlichkeit zu erzwingen, schon im Ansatz gestoppt worden. Andererseits ist doch das völlige Übergehen des Dialogangebotes eine der üblichen Formen, unabhängige und oppositionelle Bewegungen zu entmündigen. Wie wollt ihr mit der Taktik des Abblockens und des Stillschweigens der Obrigkeit umgehen? Das ist eine politische Entscheidung, auf die man politisch reagieren sollte. Das heißt auch, jedwede Ablehnung eines Vorschlages einer Gruppe, die im Sinne wichtiger politischer Themen aktiv tätig ist, beruht nur darauf, dass der Kandidat von vornherein von der politischen Mitwirkung ausgegrenzt werden soll, nicht etwa darauf, dass seine Mitwirkung rechtlich nicht möglich wäre. Darauf muss man bestehen, andere Interpretationen darf man da nicht akzeptieren. Die logische Konsequenz ist, dass man sich als Wähler auch den Kandidaten der Parteien verweigert. Darauf müsste schon bei den Vorstellungen der Kandidaten der Nationalen Front und der eigenen hingewiesen werden. Und am Wahltag sollen dann alle Wähler, die einer Einheitsliste mit dem beabsichtigten Alternativkandidaten ihre Zustimmung gegeben hätten, mit Nein stimmen, das heißt alle Kandidaten der Nationalen Front einzeln durchstreichen. Bei der öffentlichen Auszählung der Stimmen im Wahllokal sollten Gruppenvertreter gut mitzählen. Das erscheint mir als Reaktion auf die Ablehnung alternativer Kandidaten sinnvoller zu sein, als überhaupt nicht zur Wahl zu gehen. Solche Töne der Demokratie habe ich bisher vermisst. Demokratie hat viele Gesichter. Mal ist sie schlichter, dann demonstriert sie, dann wieder schlägt sie zu und lässt keinen in Ruhe. Mit anderen Worten, das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Ob es einem schmeckt oder nicht. Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Seien wir froh darüber. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Demokratie, Herr Bundeskanzler, ist Herrschaft auf Zeit. Mal ist sie samm. Lamm, dann wieder seicht, demokratischen Gemeinwesen muss nicht nur die Kasse stimmen. Dann kommen wir wieder nach vorn. Und Sie sollten das mitmachen. Nun, Deutschland überwiegt. Woran das wohl liegt? Wie werden wir wieder flott? Das ist die Frage. Andreas Dorau, das ist Demokratie, langweilig wird sie nie. Ein Sampler mit Honecker gibt's leider noch nicht, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Die Kandidatenaufstellung ist gelaufen, jedoch noch nicht die Wahl. Dass diese nicht völlig problemlos über die Bühne gehen könnte, scheint auch einigen Offiziellen ein Problem zu sein. So erhielten wir die Information, dass die Tagesordnung der regulären Sitzung der Stadtverordnetenversammlung von Berlin am 31. März durch den Magistrat geändert worden ist. Oberbürgermeister Krack ließ den Abgeordneten mitteilen, dass die Diskussion und Verabschiedung eines Umweltprogrammes für die 90er Jahre bis zur Juni-Sitzung verschoben sei. Gründe wurden offiziell nicht genannt, aber inoffiziell wird davon gesprochen, dass die Behandlung der Thematik vor den Kommunalwahlen zu riskant sei im Hinblick auf das Wahlverhalten. Eine Befürchtung, die durchaus berechtigt ist, wenn man sich die folgenden Stimmen anhört, die auf einer Veranstaltung zu den Wahlen laut wurden. Diese ganze Wahlvorbereitung ist eine so lächerliche Farce, dass man eigentlich wirklich sagen kann, dieser Staat braucht überhaupt keine Wahl. Er bringt uns immer wieder und immer noch seine Kandidaten auf. Wir werden als Bürger überhaupt nicht gefragt, was wir dazu denken. Und diese Erlebnisse, die ich schon einmal gehört habe, und ich würde mich freuen, wenn noch mehr berichten würden von den Erlebnissen von den Wahlveranstaltungen, die zeigen doch ganz deutlich, dass diese Kandidaten von uns meilenweit entfernt sind. Wir leben im Grunde genommen in einem dritten Deutschland. Jene, die vielleicht bereit sind, etwas zu verändern, die bereit sind, mit den Leuten zu reden, zu diskutieren, auch mal von ihrem Stand herunter andere zu überzeugen, diese Leute werden einfach nicht gehört. Hier ist noch eine Mauer vorhanden, die überwinden werden muss. Nämlich, dass in diesem Land diese Leute, die so gegeneinander kämpfen, dass die endlich mal miteinander reden. Was dabei rauskommt, das wissen wir nicht. Es kann ein großes Chaos werden. Vielleicht braucht der Mensch so sehr die Knute und die Diktatur, wie wir sie täglich hier spüren. Wir haben nicht gelernt, frei zu sein. Wir haben nicht gelernt, in Freiheit zu leben. Vielleicht bekommt uns das überhaupt nicht. Aber um auf die Wahl zurückzukommen, halte ich es schon wichtig, dass die Meinungen hart aufeinanderstoßen, dass also der Widerspruch von da oben akzeptiert wird, wenn hier ein Vortrag gehalten wird. Aber dieser Vortrag war auch bestimmt, und hier glaube ich, die Älteren werden mir da recht geben, ganz wichtig. Denn es hat hier schon mal einen Verlierer in der Wahl gegeben. Das wissen die jungen Leute nicht mehr. Die SED hat schon mal ihren Hut nehmen müssen. Aber sie hat das zu verhindern gewusst. Wenn die Berliner, die alten Berliner sich daran erinnern. Die SED hat mal eine Wahl verloren. Und um jegliche Meinungsfreiheit zu unterbinden, zu untergraben, jegliche Regung im Keime zu erstehen, deshalb werden solche lächerlichen, fingierten Wahlvorbereitungsveranstaltungen durchgeführt. Wir sind alle zu Recht resigniert. Wir leben in einer Gesellschaft, die ist eine totale Agonie. Und wir glauben, wir können nichts mehr machen. Das ist ein großer Irrtum. Nur zum Etwas tun gehört eine unwahrscheinliche Kraft. Und für die wenigen Leute, die heute in dieser Gesellschaft etwas tun, auch aus der ehrlichen Absicht, etwas zum Guten zu wenden, die werden so verrückt gespielt, dass sie nach relativ kurzer Zeit nicht mehr frei atmen können. Geschweige denn frei denken und schon gar nicht frei atmen, verarbeiten. Also ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt im Vorbereitung der Wahl, ich habe Wahlbüros aufgesucht und habe da wirklich also die komischen Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel war es vorgestern beim stellvertretenden Leiter der Wahlkommission im Weißen See, um mich zu erkunden, was ist denn eigentlich eine gültige Stimme, was ist eine ungültige Stimme, was ist eine Gegenstimme und so, weil es ja eigentlich nicht eindeutig auf dem Wahlgesetz hervorgeht. Also da kann man sich noch so damit beschäftigen. Und die erste Antwort von ihm war dann auch, naja, das steht im Wahlgesetz, weil ja, das steht eben nicht drin, sonst wäre ich nicht hier. Und dann hat er dann nur gewusst zu sagen, naja, so genau habe ich mich jetzt damit nicht befasst. Und also ich glaube, das war dann. Und dann habe ich gesagt, na, aber aber die Auszählung ist doch öffentlich. Und wenn Sie mir jetzt nicht mal sagen können, was ist eine gültige, was ist eine ungültige Stimme, wie kann man denn sein Recht, seine Auszählung dabei zu sein, wirklich wahrnehmen? Ich habe gesagt, also das könnte man dann bei den Wahlvorständen erfragen, denn diese werden eigentlich dafür geschult. Und habe ich dann mit ihm ein bisschen da diskutiert und gesagt, aber wenn ich bei der Auszählung dabei sein kann, dann muss ich das doch auch wissen, sonst weiß ich doch überhaupt nicht, ob die Stimmen richtig gewertet werden. Und dann hat er auch einmal gesagt, also zum Beispiel, wenn du einen Zettel da hast, da sind 13 Kandidaten drauf und 12 sind gestrichen und einer, also sie streichen 12 und lassen einen drauf, dann sind das 12 ungültige und eine gültige Stimme. Also dann wird es im Grunde Schwachsinn werden. Und man kann nicht jedem Bürger vom Weißen See einzeln erklären, wie die Stimmen gewertet werden. Also wenn man überhaupt das wäre schon was überhaupt wollen. Und dann sagt er noch so, ein Mitarbeiter der Wahlkommission. Und der warf dann auf einmal ein, also die wollen doch nicht etwa unsere Wahlkommission unterstellen, dass die betrügen und so, ja. Also die Antworten waren dann total Unterstellung, also für eine Erfahrung, die anderen waren ähnlich, also da sieht man eigentlich, was ist eine Phase, weil man, also man kommt da drin, da sitzt auch kein Anwalt, scheint keinen weiter zu interessieren, ja, die sitzen da, meistens trinken sie gerade Kaffee oder machen irgendwas anderes und staunen, dass überhaupt einer kommt. Ich bitte eigentlich jeden, wenn er was für die Gesellschaft tun will, auch zur Wahl zu gehen. Er hat ja da die Möglichkeit, entweder mit Ja oder mit Nein zu stimmen, aber nicht hinzugehen und gar nichts zu tun. Das ist für mich einfach ein Zeichen der Resignation, nichts zu tun, die Hände in den Schoß zu legen. Und noch etwas möchte ich dazu sagen. Also die BZ veröffentliche ich da jetzt fast jeden Tag so Wählerbeiträge von Wahlversammlungen. Warum eben auch nicht so einen? Ja? Und ich meine, ich habe heute erst einen gelesen, wo über die Wahlveranstaltung in Marzahn berichtet worden ist, an der ich selbst auch teilgenommen hatte. Und also ich finde, das ist eine glatte Lüge, was dort geschrieben wurde, denn das, was eigentlich Gegenstand der Diskussion gewesen ist, ist dort überhaupt nicht zum Ausdruck gekommen. Ich zum Beispiel hatte die Frage dort an die Kandidaten, und man konnte ja eigentlich nur die Frage an den Spitzenkandidaten, an den Bürgermeister vom Stadtbezirk Marzahn richten, wie er denn die Probleme lösen will mit der großen Zahl und der immer mehr zunehmenden Zahl von Ausreisewilligen in unserem Staat. Und hat ihm auch angeboten, dass es doch eigentlich nur zwei Lösungen gibt. Entweder man verändert die Verhältnisse in unserer Gesellschaft grundlegend, das heißt in Richtung Perestroika und Glasnost, oder man kommt eben seinen internationalen Verpflichtungen nach, die sie ja unlängst in Wien auf der KZE-Nachfolgekonferenz im Januar eingegangen sind. Nämlich, dass es jedem Menschen freisteht, sein Land, auch eben sein eigenes zu verlassen. Darauf bekam ich überhaupt keine kompetente Antwort. Es wurde gefaselt und ich hatte überhaupt nichts in der Hand. Ganz im Gegenteil, ein Altstalinist von 63 Jahren fuhr mich an und beschimpfte mich als ein organisierter Provokateur, als ein Gauner, der die Wahl da unterlaufen will. Und ich meine, das sind Probleme, die die gesamte Gesellschaft interessieren. Denn es kann doch nicht sein, dass ein Staat nicht daran interessiert ist, dass wirklich Leute, die eine Ausbildung genossen haben, die vorher eigentlich gesellschaftlich und beruflich engagiert waren, sie einfach jetzt ignoriert, nur weil sie einen Ausreiseantrag gestellt haben. So, das Problem wurde überhaupt nicht angeschnitten. Thank you. Sonntagsband aus der DDR am ersten richtigen Frühlingsmontagabend. Wir bleiben noch ein wenig bei den Kommunalwahlen. Der vorsichtige Optimismus, wie er von der Initiative Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung zu den Wahlen geäußert wurde, wird nicht von allen basisbewegten Menschen geteilt. Im folgenden Beitrag werden aus den bisher gemachten Erfahrungen etwas andere Schlüsse gezogen. Von welchen die auszogen, das Wählen zu lernen? Wer sich unklar ist, ob der Art und Weise des Wahlverfahrens, hat es nicht leicht in diesem unserem Lande. Der gute Gedanke, sich mit seinen Fragen an die so oft als bürgernah deklarierten Behörden zu wenden, liegt anscheinend nicht jedem nahe. Die Wartezimmer der Nationalen Front und der Wahlkommission jedenfalls sind nicht von Überfüllung bedroht, wie die manch anderer Behörde. Kein Wunder, dass die Wahlverantwortlichen bei Neugierigen mit normal erscheinenden Fragen nach Gültigkeit und Ungültigkeit einer Stimme, Möglichkeiten der Gegenstimme, hilflos bis arrogant reagieren. Da wird dreimal gefragt, weshalb man das wissen wolle, da wird das Wahlgesetz als Antwort genommen, mit dem sich der Wahlbeauftragte selbst nicht so befasst hat. So geschehen in einem Gespräch mit dem stellvertretenden Leiter der Wahlkommission Weißensee. Da wird sogar völlige Unkenntnis eingestanden. Das überrascht nicht, wenn man weiß, dass zum Beispiel in der ehrenamtlichen Arbeitsgruppe Wahlen aus Betrieben Zwangsrekrutierte sitzen. Auch den Hauptamtlichen mangelt es scheinbar an Wissen und Wissenwollen. Nur so ist es zu erklären, warum die Verantwortlichen auf die Fragen und mit Unterstellungen der wissbegierige Bürger unterstelle den Behörden Wahlbetrug und so weiter antworten. Mitunter kommen auch so lächerliche wie nachweislich falsche Antworten. 12 Kandidaten von 13 durchzustreichen bedeutet 12 ungültige und eine gültige Stimme. Fazit: Das ohnehin fragwürdige Wahlverfahren wird vollends unglaubwürdig, wenn man es ernst nimmt. Wählen oder nicht wählen, das ist in diesem Land keine Frage. Doch nur wenn viele Fragen und in Frage stellen, wenn vielen Lächerlichkeit und Untragbarkeit der Wahlfarce bewusst wird, kann Mitbestimmung des Bürgers mittels demokratischer Institutionen angebahnt werden. Deshalb fragt an und macht den Landesherren klar, dass ihr verantwortungs- und selbstbewusste Bürger dieses Landes seid, die sich nicht mit scheindemokratischem Zirkus aller Kandidatenwahl abspeisen lassen. Von einer, die auszog, das Wählen zu lernen. Nicht direkt mit den Kommunalwahlen, sondern mit Wahlen allgemein und ihre herrschaftssichernde Funktion befasst sich jemand, der es eigentlich wissen muss. Rolf Heinrich. Der Rechtsanwalt ist Parteisekretär der SED und hat 10 Jahre lang an einem Buch geschrieben, in dem er sich kritisch mit dem politischen System der DDR auseinandersetzt. Titel des Werkes: Der vormundschaftliche Staat. Voraussichtlich wird es so schnell niemand lesen können, denn erst einmal wird es nur im Westen veröffentlicht. Doch wollen wir unseren Hörern und Hörerinnen einen Eindruck davon nicht vorenthalten. Hier also eine Kostprobe zum Thema Wahl. Die Neubesetzung von wichtigen Ämtern im Partei- und Staatsapparat, in den Massenorganisationen, den Betrieben und kulturellen Einrichtungen wird entsprechend dem ungeschriebenen Gesetz des Rückgriffs auf bestimmte Funktionsträger gelöst. Bevor Honecker zum Generalsekretär der Partei und Staatsvorsitzenden avancierte, war er erster Sekretär des staatlichen Jugendverbands. Bedenkt man, dass mit ihm auch ausnahmslos alle anderen Funktionäre, die diesen Posten in seiner Nachfolge bekleidet hatten, in die Funktion eines ersten Bezirkssekretärs der Partei oder gar in das Politbüro berufen wurden, rundet dies das Bild ab. Die in diesem Muster enthaltene Verkettung politischer Rollen und Entscheidungsbefugnisse, die sich auf den unteren Ebenen des politisch-ökonomischen Systems wiederholt, ist natürlich weder im Statut der Partei noch in der geltenden Verfassung vorgesehen. Rechtlich gesehen ist die feste Designation geradezu ungesetzlich, denn die grundgesetzlichen Bestimmungen gehen durchweg von der Wählbarkeit aller wichtigen Entscheidungsträger aus. In dieser Form wird mit der Kaderauslese dafür gesorgt, dass die Aufsteiger in der Politbürokratie über immer weniger praktische Lebenserfahrung verfügen. War es noch vor nicht allzu langer Zeit üblich, in die politische Klasse auch Menschen zu rekrutieren, die in der Produktion Erfahrung gesammelt hatten, so ist es heutzutage der hauptamtliche Jugendfunktionär, der sich entschließt, die bürokratische Stufenleiter weiter zu ersteigen. Weil sich mit dem Namen des jeweils amtierenden Generalsekretärs zugleich die strategische Linie der Staatspartei symbolisch verbindet, hindert dieser in seiner Person die ganze Gesellschaft daran, dass die Einseitigkeiten der betriebenen Politik frühzeitig erkannt und bereinigt werden. Vergrößert wird die Schwerfälligkeit des politischen Apparats noch dadurch, dass der amtierende Generalsekretär seinerseits wiederum zur Rücksichtnahme auf die politischen Rollenträger gezwungen ist, die ihn bei seinem Aufstieg unterstützt haben. Das beschränkt seine Entscheidungsfähigkeit. Die Abhängigkeit des Generalsekretärs von den anderen Spitzenfunktionären führt immer wieder dazu, dass die Lösung grundlegender gesellschaftlicher Probleme aufgeschoben wird. In dieser Beziehung rächt sich, dass es dem Generalsekretär an ausreichendem Abstand, sei nun aufgrund eines Wählerwillens oder besonderer sozialer Attribute, gegenüber seinen Kampfgefährten mangelt. Die von diesen beschworene Kollektivität der Führung, die manches naive Gemüt als Ausdruck innerparteilicher Demokratie verstehen will, verstärkt den Widerspruch. Die Jugendfunktionärskombo ist mittlerweile schon eher ins Kreisenalter gerückt, aber sie stehen noch ihren Mann. Airtramp, ich stehe meinen Mann. Ich renne früh auf Arbeit und ich bin total verpennt. Und ich rufe meine Stunden, komm so halb über die Runden. Arbeitsschluss, die Sohle brennt. Oh, Arbeitsschluss, die Sohle brennt. Und ich geh auch mal ins Kino und bin auch im Sportverein. Paare tanzen mit der Meute und das könnte gerade sein. Damals steht schon deinen Mann, aber du bist beschissen und er kotzt mich an. Trotzdem will ich euch nicht nützen. Ich höre von kühnen Taten und mein Herz ist ganz bewegt. Und dann geh ich einen saufen, bis der erste Sturm sich legt. Und dann schaue ich mir ein Girl an und das Girl, das schafft an mich. Und ich träume von großer Liebe, statt so lieb schwulig. Man steht schon deinen Mann, ist beschissen und ihr kommt mich allein. Trotzdem will ich euch nicht wissen. Frühstück um ein hartes, weiches Ei. doch man bleibt dabei moralisch. Alltagslose Tugend frei. Man steht schon bei dem Mann. Aber alles ist beschissen. Und er kommt nicht an. Airtrack, Leser. Kommen wir zu den Januar-Ereignissen. Eigentlich ein schon fast feststehender Begriff zu den Verhaftungen anlässlich der Rosa-Luxemburg-Liebknecht-Demo. Aber die sind hier nicht gemeint. Gemeint sind die Januar-Ereignisse in der GSSR. Die Demonstrationen anlässlich des 20. Jahrestages der Selbstverbrennung des Studenten Jan Palach und die sich darauf anschließenden Verhaftungen haben auch in der DDR eine Welle der Empörung hervorgerufen. Bereits in der letzten Sendung von Radio Glasnost berichteten wir über den Aufruf von 71 Gruppen an Staatspräsident Husak. Am letzten Wochenende fanden in mehreren Städten Veranstaltungen zu den tschechischen Ereignissen statt, so auch in Berlin. In der Zionskirche wurde den Versammelten ein Überblick über die bislang erfolgten staatlichen Maßnahmen in der GSSR gegeben. Hier ein paar Aufnahmen von diesem GSSR-Aktionstag in der Zionskirchgemeinde, zunächst die Chronologie der Januarereignisse. Am 15.01. einige tausend Bürger versammeln sich gegen 14 Uhr auf dem Wenzelsplatz zum friedlichen Gedenken des Weges und der Ziele Jan Palachs. Am 16. war der Tag der Selbstverbrennung. Circa 8000 Bürger versammelten sich, Rufe wie Svoboda und Masaryk wurden von brutalen Polizeieinsätzen begleitet. Am Nachmittag gab es Inhaftierungen von mehr als 15 Kundgebungsteilnehmern, die am Stein des heiligen Watzlaw auf dem Wenzelsplatz Blumen niedergelegt hatten, zum Bedenken. Darunter waren Václav Havel und Sprecher der Charta. Einige davon wurden zwischendurch wieder freigelassen, später nochmals inhaftiert. Am 17.01. gab es keine besonderen Vorfälle, normale Demo wurde gemacht. Am 18. War es dann eigenartig, weil die Leute auf LKWs verfrachtet wurden, außerhalb, 50 Kilometer außerhalb von Prag, ausgesetzt wurden und nach Hause laufen durften. Am 19. war der Todestag Palachs. Das war der Tag der schwersten Auseinandersetzungen mit den Sicherheitsbehörden. Vermehrt Übergriffe auf normale Passanten fanden statt. Ganze Seitenstraßen wurden abgeriegelt. Es gab Platzwunden, Kopfverletzungen. In den Kliniken wurden viele Leute eingeliefert. Am 20. gab es eine leichte Beruhigung, relativ normale Demo. Und am 21., dem Tag der Beerdigung Palachs, zogen Leute zum Friedhof Jan Palachs in Fjertati. Der allerdings war von starken Polizeiaufgebot abgeriegelt, sodass die Leute zum Grab selbst nicht kommen konnten. In dieser Woche und aus den Ereignissen aus dem letzten Jahr wurden Leute festgenommen, gegen sie wurde gerichtlich und wird gerichtlich vorgegangen. Die Namen, die uns bekannt sind, möchte ich mal vorlesen. Das ist der Dusan Skala, der befindet sich auf freiem Fuß, aber er hat ein Ermittlungsverfahren, ihm drohen Haftstrafe bis zu 10 Jahren. Piotr Cibulka, verurteilt ist er noch nicht. Der befindet sich noch in U-Haft und ihm drohen auch Haftstrafen bis 10 Jahren. Ivan Martin Jugos, verurteilt zu 16 Monaten Haft, zurzeit im Haftgefängnis Brno. Juri Tischi, verurteilt zu 6 Monaten Haft, zurzeit Gefängnis Brno. Václav Havel, verurteilt zu 9 Monaten Haft, zurzeit im Haftgefängnis Prag. Jana Petrova, zurzeit im Haftgefängnis Prag. Sie wurde zu 9 Monaten Haft verurteilt. Tomasz Dvořák ist zurzeit noch in U-Haft im Haftgefängnis Prag. Dr. Hanna Marvonova, verurteilt zu 10 Monaten Haft, zurzeit im Haftgefängnis Prag. Ottokar B. Berger, verurteilt zu 12 Monaten Haft, zurzeit im Haftgefängnis Prag. František Starek ist noch in U-Haft. Jana Sternova, wurde zu einem Jahr verurteilt auf Bewährung. Dana Nemtschowa ist noch in U-Haft und befindet sich im Prag im Haftgefängnis. Sascha Rondra wurde zu 2 Jahren Bewährung verurteilt und Stanislav Penk wurde auch zu 2 Jahren verurteilt. Das ist das, was uns bekannt sind. Des Weiteren ist bei über 40 weiteren Inhaftierten herrscht Unklarheit über ihr Schicksal. Und die Urteile, die ich genannt hatte, wurden wegen Vervielfältigung und Verbreitung von Schriften und wegen Auditum ausgesprochen. Weiterhin wurde eine Vielzahl von Geldstrafen verhängt, die wir jetzt nicht mitgenannt haben. Die Band Leidenthal haben wir schon öfters gehört bei Radio Klassenost. Unter den Verhafteten in der GSSR galt das öffentliche Augenmerk auch in der DDR, vor allem Václav Havel. Wir wollen im Folgenden kurz ein anderes Mitglied der Charta 77 vorstellen, das sich schon seit Jahren für eine Demokratisierung in ihrem Land eingesetzt und dafür jetzt ebenfalls verhaftet wurde. In der Auflistung von eben wurde sie schon genannt, es geht um Dana Nemtschowa. Dana Nemtschowa ist inzwischen 55 Jahre alt. Sie ist Mutter von 7 Kindern, Psychologin von Beruf und Katholikin. Sie hat, also interessanterweise, ja, also das geht mit den 7 Kindern. Sie hat sich immer für den ökumenischen Dialog schon vor 20 Jahren engagiert. Sie hat sich auch engagiert in den Jahren 87, 88 für den Dialog zwischen Marxisten und Christen. Damals gab es ja schon die Anzeichen für den sich entwickelnden Prager Frühling. Und sie hat also diese Zeichen durchaus verstanden und hat versucht, ihre Möglichkeiten und ihren Beruf dazu zu nutzen und ihren Glauben dazu zu nutzen, um in der Gesellschaft diese Veränderungen mitzubewirken. Sie hat sich sehr stark für die Musiker der Plastic People Band eingesetzt, als die inhaftiert waren. Sie hat deshalb ihre Arbeit als Psychologin verloren, gehörte dann zu den ersten Unterzeichnern der Charta 77, gehörte zu den ersten Mitgliedern des Komitees FONS Und wie gesagt, das erwähnte ich schon, hatte also dann 1979 diesen Prozess, wo sie auf Bewährung verurteilt wurde. Und inzwischen nun also neuerlich droht ihr eine Haftstrafe. Sie konnte jetzt nur im Januar nicht vor Gericht gestellt werden, weil sie also verhandlungsunfähig war und in ein Haftkrankenhaus zunächst musste. Was aus dem Prozess wird, ist nicht bekannt. So viel zu Dana Nemtschowa. Václav Havel wurde, wie bekannt, zu 9 Monaten Haft verurteilt. In der letzten Woche meldeten die Berichterstatter Havel-Urteil abgemildert. Doch die Erwartungen, die viele an diese Schlagzeile geknüpft hatten, wurden nicht erfüllt. Seine Strafe wurde lediglich um 1 Monat auf 8 Monate reduziert, trotz breiter Proteste. Zu der Bedeutung des Verfahrens gegen ihn äußerte sich Havel in einer Prozesserklärung, die wir in Auszügen vorstellen. Auch sie wurde während des GSSR-Aktionstages verlesen. Am 16. Januar ist mir bewusst geworden, dass die Lage ernster ist, als ich dachte. Ich bin überzeugt, dass in dem Maße, wie die Bürger wünschen, dass dieses Land in Frieden gedeiht, die Behörden endlich die Lehren aus dem Vorgefallenen ziehen und in einen wirklichen Dialog mit allen Bereichen der Gesellschaft treten werden, ohne irgendeine Ausnahme unter dem Vorwand des Antisozialismus zu machen. Ich bin sicher, dass die Behörden schließlich aufhören werden, sich gegenüber den unabhängigen Gruppen wie ein kleines Mädchen aufzuführen, das seinen Spiegel zerbricht, weil ihm dessen Spiegelbild missfällt. Deshalb bin ich überzeugt, dass ich nicht erneut zu Unrecht verurteilt werde. Ja, es dauert wohl doch noch etwas länger, bis die Behörden sich anders benehmen. Auch wenn man sicherlich am liebsten nichts dazu gesagt hätte, von offizieller Seite konnte man doch nicht über die Proteste gegen die Verhaftung Havels so einfach schweigend hinweggehen. In der Presse setzte man sich mit dem Regimekritiker auseinander. Allerdings in einer Weise, die einem kritischen Journalismus nicht gerade zur Ehre gereicht. Von Václav Havel hat also eine offizielle Zeitung, das Abendliche in Prag, das ist also so etwas Ähnliches wie die WZ am Abend, einen Kommentar geschrieben, in dem stand, es sei allgemein bekannt, dass Václav Havel während des Krieges in Lausanne ein geheimes Gestapo-Büro geleitet habe. Dieser Kommentar ist dann von TASS nachgedruckt worden und von anderen Agenturen, ist dann wiederum von den tschechischen Blättern, sind diese Nachdrucke nachgedruckt worden. Und das war dann also der Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung, die natürlich lächerlich sind, angesichts der Tatsache, dass Václav Havel bei Kriegsende 8 Jahre alt war. Unglaublich. Auch wenn das Urteil gegen Václav Havel und andere feststeht und noch eine Anzahl oder besser Unzahl von Verhafteten auf ihr Verfahren wartet, so besteht doch kein Grund zur Resignation. Immerhin gibt es eine Reihe von Unterstützungsaktionen, auch von Leuten, von denen man es bislang nicht erwartet hätte. Und so war das Resümee, das auf der Veranstaltung am vorletzten Wochenende in der Zionsgemeinde gezogen wurde, eher positiv. Liebe Freunde, es macht Hoffnung, wenn sich zu Vorgängen der Menschenrechtsverletzung in der DDR spontan am nächsten Tag Freunde aus der GSSR, aus Polen, aus Ungarn melden und ihre Meinung eindeutig gegen diese Menschenrechtsverletzung in unserem Land sich akzentuieren. Es macht Hoffnung, wenn sich in vielen Städten der DDR Menschen sofort äußern und einen Solidaritätstag realisieren für die Inhaftierten in der GSSR. Und es macht auch Hoffnung, wenn mittlerweile auch einige Etablierte in unseren Gesellschaften oder in unserem Staat sich zu Wort melden. Wenn beispielsweise 58 etablierte Wissenschaftler, die in der GSSR gegen die Verfolgung von Zvonimir Chorun sich äußern. Oder wenn einige nicht ganz so verschlafene Schriftsteller unseres Landes im Pen-Club ihren Protest anmelden. Unterzeichner auch mit der stellvertretenden Minister für Kultur, Kurt oder Klaus, immerhin. Soweit zu den Prozessen gegen Regimekritiker in der GSSR und den Infoveranstaltungen in der DDR. Schon zu Beginn der Sendung hörten wir etwas von dem SED-Sekretär Rolf Heinrich. An dieser Stelle lassen wir ihn noch einmal zu Wort kommen, diesmal zum Thema Recht und staatliche Gewalt, die Funktion politischer Prozesse. Gerichtliche Prozesse allgemein, besonders aber Strafprozesse gegen politisch Andersdenkende, verweisen deutlicher noch als das materielle Recht auf die in einer Gesellschaft vorherrschenden Machtverhältnisse. Im politischen Strafprozess verliert jede bürokratische Macht ihr Gesicht. Und das nicht nur gegenüber den unmittelbar betroffenen Personen. Denn wer politisch Andersdenkende nicht zu ertragen weiß, geht gewöhnlich auch mit denen nicht zimperlich ins Gericht, die sich den Luxus einer eigenen Meinung nur selten leisten. Wer den Tiger reitet, kann von diesem nicht einfach absteigen. So jedenfalls heißt es in einer uralten Maxime despotischer Regierungskunst. Je größer aber der Widerspruch, umso klarer wird das Legitimationsdefizit der politischen Macht im Sozialismus erkennbar. Unübersehbar wird dasselbe aber in dem Moment, wenn angsterfüllte Partei- und Staatsfunktionäre mit strafrechtlichen Mitteln reagieren, weil sie ahnen, dass der Widerspruch als sprachliche Form des Widerstands jederzeit in eine höhere Qualität oppositionellen Handelns umschlagen kann. Wo aber die Gewalt herrscht, da schweigen die Rechte. Die strafrechtliche Antwort auf das gesellschaftskritische Denken und Handeln ist schlagend. Adäquate Mittel, diesem Denken und Handeln gehörig zu begegnen, stehen nicht bereit, trotz der uneingeschränkten Verfügungsgewalt der Politbürokratie über ein komplettes Arsenal entwickelter Bewusstseinsindustrie, welches unter ihrer Leitung von servilen Redaktionen in Presse, Funk und Fernsehen verwaltet wird. An ihrer Seite weist die Politbürokratie die offiziellen Klopffechter der Macht, verbeamtete Kommentatoren, Geheimpolizisten, Richter und Staatsanwälte. Wen wundert es da, wenn in der eigentlichen politischen Auseinandersetzung ausschließlich der Gewaltapparat das Vertrauen der Machthaber genießt? Bereits in seinem Aufbau ist der Apparat durch die Einrichtung besonderer Abteilungen bei der Staatsanwaltschaft, den Gerichten und der Polizei für diese Aufgabe programmiert. Something was building up, the light was gray, lightning blitzed, what sought itself, lost itself. In consolation pronounced the toast that hope for change sized. Sinews bursting, hearts breaking, the young opposition the underground went under instead, enough to go to ground. Feel each other rot in the breath, filthy blockage near the ass of what was left to scrape together and dry. Law and order reigned again. Ornament und Verbrechen, so heißt die Band. Den ganzen Nachmittag habe ich schon über die Bedeutung dieses Namens nachgedacht, bin aber nicht sonderlich weit gekommen. Von der Band Ornament und Verbrechen kommen wir nun zu einer anderen, und das nicht ganz zufällig, Local Moon. Bei Radio Glasnost war schon einmal Local Moon gespielt. Ich glaube, im Januar war es, aber es ist trotzdem eine Premiere. Local Moon ist die erste Platte, die nicht bei Amiga, sondern im Selbstverlag erschienen ist. Ein Ereignis, zu dem uns der folgende Kommentar eines Kenners der DDR-Musikszene erreichte. The Local Moon, das in gotischer Ferne ruhende Herz der Ostberliner Band Ornament und Verbrechen, schlägt mit ganz eigener Frequenz. Bittersüß durchpulst von einem Lebenssaft, den es in den staatlichen Amiga-Studios nicht zu tanken gibt. Nämlich vollständige Unabhängigkeit von jeder Art kleinkrämerischer Einmischung, sei sie nun musikalisch oder ideologisch motiviert. Mit den kürzlich in der DDR veröffentlichten 3 Songs von The Local Moon auf der ersten Independent-Single setzten Musiker und Produzenten nicht nur ein Aufmerksamkeitszeichen in der Musikszene, sondern einen unüberhörbaren Akzent für selbstverwaltete Produktionsformen und einen schmerzhaften Stachel ins Sitzfleisch des Individualität verschlingenden kulturpolitischen Molochs DDR. Die Single erschien in nicht geringer Auflage als Beilage des im Selbstverlag hergestellten Literaturmagazins Verwendung, Heft 4, 1988. Da die Texte der auf der Single veröffentlichten Songs von dem Amerikaner Bob Kaufmann stammen und in eben genanntem Magazin weitere Leseproben dieses 1986 im Alter von 61 Jahren in San Francisco gestorbenen Lyrikers zu entdecken waren, kann man in diesem Fall von einem seltenen Glücksumstand in Bezug auf die Dualität Text-Rocksong sprechen. Dem drögen Balladengeholper des sonst so üblichen DDR-Streichelpops und auch die sogenannten anderen Bands mit Punk-Attitüde in den unteren Schubfächern der staatlichen Nachwuchsförderung sind da nicht eigenständiger, zeigt The Local Moon, wie man mit streitbarer Rocklust und kühler Seele eine Harke biegt. Und zum Schluss wie immer ein paar Veranstaltungshinweise. Am 30. März um 19.30 Uhr. Arbeitskreis Homosexuelle Selbsthilfe für Frauen. Unser Körper, unser Leben. Streifzüge durch die frauliche Psychologie. Das Ganze in der Gethsemanestraße 9. Ebenfalls am 30. März in der Umweltbibliothek eine Lesung von Wilfried Bergholz. Umsturz im Kopf. Wahrscheinlich um 19.30 Uhr. Einen Tag später, am 31. März, Evangelische Kirche Berlin-Friedrichsfelde, Einberufung von Erinnerung, eine Lesung von Michael Wüstefeld mit Musik von Reinhard Walter und Jens Naumilkat. Und das Ganze findet statt am Tierpark 28. Auch am 31. März könnt ihr ab 17 Uhr losstrampeln zu einer ökologischen Radfahrt. Das Ganze geht los, wie gesagt, ab 17 Uhr von der Hoffnungskirche Berlin-Pankow in der Elsa-Brandstrom-Straße. Am 4. April um 19.30 Uhr findet in der Umweltbibliothek Galerie eine Ausstellungseröffnung statt. Heike Grüß, Malerei und Grafik. Und die UB ist in der Kriebener Straße 16. Am 6. April um 19.30 Uhr Immanuel Kirchgemeindehaus Prenzlauer Allee Springbrunnen. Ein Abend mit der Gruppe Zwei Wege. Am 13. April 19.30 Uhr tagt wieder der Arbeitskreis Homosexuelle Selbsthilfe für Frauen. Liebe deine Nächsten, Angst vor Gefühlen ist der Titel und das Ganze ist ein Diskussionsabend. Am 17. April um 19 Uhr im Café Shalom ein Abend zum Thema Wehrdienst und Totalverweigerung. Das Café Shalom ist in der Samariterstraße 27. Am 18. April um 19 Uhr stellen sich im Club der Kulturschaffenden die Freidenker vor. Der Club der Kulturschaffenden ist in der Otto-Nuschke-Straße. Am 19. April ab 20 Uhr gibt es im Frauenzentrum am Fanpool Paul-Junius-Straße 75 um Gewalt gegen Frauen. Und am 20. April in der Umweltbibliotheksgalerie ab 19.30 Uhr stellt sich die Videostreik-Zeitung aus West-Berlin vor. Und die nächste Klasnacht-Sendung ist am 24. April. Das war's also für heute. Redaktion hatte Dieter Wulff, Frank Zeimis vor die Technik und am Mikrofon verabschiedet sich Ilona Marenbach. Im Programm von Radio 100 geht's jetzt weiter mit Walk Girl by Walk Girl. Tschüss.